Telekinese, die Kraft der Gedanken. Wie Radin sagt, die Seele kann tanken. Sternentor, öffne dich weit. Lass uns fliegen, bereit für die Zeit. Wir sind die CIA, ein Geheimnis so klar. Tag spricht von Kräften, die uns führen, wunderbar. Im Gehirn, die Wellen, sie pulsieren. Neuronen tanzen. Steuern, Fernsicht und Teile, Chinese, Hand in Hand, Tat zeigt uns Wege, die wir nicht kannten. Überprüfte Beweise, die uns zeigen, in Studien und Tests die Gedanken steigen. Die Ergebnisse sind klar, die Wahrheit ist nah, so spricht, wir sind brav, wir sind bereit für die Gefahr. Sternentor, öffne dich weit, lass uns fliegen. Sie sind nicht zu leugnen, präzise Daten, die uns begleiten. Anomalus Cognition, ein Blick in die Zeit. McMooney gesagt, die Wissenschaft wacht bereit. Wir sind die Pioniere, die das Unbekannte erkunden. Mit jedem Experiment neue Wahrheiten gefunden. Das Stargate-Programm auf der Suche nach mehr entfaltet die Kräfte, die wir nicht kannten zuvor. Die uns bewacht in der Dunkelheit, wo das Licht uns entfacht. Die Grenzen des Wissens, sie sind nur ein Spiel. Schwarz zeigt uns Wege, die Zukunft ist viel. Sternentor, wir sind bereit für die Zukunft, die uns befreit. Mit jedem Schritt in das Licht hinein.